die Seile der Himmel, dass ich zum Gott Musas emporsteige, und ich halte ihn wahrlich für einen Lügner. So wurde Pharaon sein böses Tun ausgeschmückt, und er wurde vom rechten Weg abgehalten, aber Pharaons listige Tat wird nur zugrunde gehen.